Zum 22. Todestag des Präsidenten Kim Il-sung wurden vom 1. bis zum 8. Juli die Kim Il-sung Gewächshäuser in Indonesien und Guinea besichtigt. In den Gewächshäusern wurden die Fotos über die unvergänglichen Verdienste der Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un zur Schau gestellt. Zu sehen waren auch ihre unvergänglichen klassischen Werke, die Kim Il-sung, die Bücher und Fotos über Südkorea.